deine Utopie. Wenn du nicht mehr da bist, bist du irgendwie hier bei mir. Wir sehen uns zusammen die Apokalypse im Fernsehen an. Und wenn der Strom ausgeht, starren wir einfach nur an die Wand. Was muss passieren, damit endlich was passiert? Was muss passieren, damit endlich was passiert? Bye.